Beginnen wir mit dem größten unserer freilebenden Anwohner, dem Weißstorch. Sein Brutbestand geht heute leider fast überall zurück. Hierfür ist vor allem die Senkung des Grundwasserspiegels verantwortlich. Allbekannt ist das Klappern, ein rein mechanisch erzeugter Laut im Dienst des Imponierverhaltens und des Begrüßungszeremoniells am Nest. Weitaus seltener als die heiseren Jungenrufe sind die ähnlich klingenden Rufe der Alten. Hören wir das Begrüßungsklappern und die kehligen Hungerlaute der Nestlinge. Der Turmfalke lebt als ein typischer Kulturfolger in Kirchtürmen sowie in alten Burgen und Schlössern. Dort, wo er als Freibrüter vorkommt, übernimmt er auch alte Nester anderer Vögel. Seine Hauptnahrung besteht aus Kleinnagern und Insekten. Einzelne Exemplare haben sich auch auf Sperlinge spezialisiert. Im Juli ist das Betteln der flüggen Jungfalken weithin zu vernehmen. Sowohl im Getriebe der Großstädte als auch in unseren Dörfern begegnet man einer kleinen rosa isabellfarbenen Taube mit schwarzen, schmalen Halsstreifen und weißen Schwanzabzeichen, der Türkentaube. Die rasche Ausweitung ihres in der orientalischen Region gelegenen Brutareals nach Nordwesten zog das ganze Interesse der Faunisten in den letzten Dezennien auf sich. Erst 1837 ist sie in Südeuropa eingewandert. Vor 1930 war sie in Ungarn noch unbekannt. 1945 wurde sie erstmalig in Deutschland und 1950 in Dänemark brütend angetroffen. Heute hat die Türkentaube die meisten deutschen Ortschaften besiedelt. Hören wir ihre klangvollen Rufreihen. Und jetzt den näselnden Flugruf, umgeben vom Lärm einer Großstadt. Kommen wir zu den Eulen. Der Waldkauz, dessen weithin bekannte Stimme im nächsten Beispiel vorgestellt wird, ist wohl die häufigste von ihnen in Deutschland. Der Waldkauz bevorzugt alte Baumbestände in den Wäldern, Parks und Friedhöfen und verdient als Mäusefänger unseren besonderen Schutz. In den Sommernächten sind die oft unablässig rufenden Jungvögel mit ihrem Chäet und das Quiet der Alten zu hören. Die Familie der Segler ist in Mitteleuropa mit zwei Arten vertreten. Der Mauersegler lebt fast ausschließlich in Ortschaften und brütet hier in Mauernischen und Fugen. Den größten Teil des Tages jagt er Insekten über den Häusern und in der Nähe der Städte. Seine Lebensweise ist noch in mancher Beziehung unerforscht. So wissen wir nicht sicher, ob die von lauten Rufen begleiteten Gruppenverfolgungsflüge, die man im Mittsommer oft beobachtet, als Spiel- oder Territorialverhalten zu deuten sind. Zum Vergleich mit den auf der Waldvogelplatte vorgestellten Spechtarten möchten wir hier die Stimme des Mittelspechts wiedergeben. Er unterscheidet sich von dem ähnlichen Buntspecht durch den roten Oberkopf, die stärker weiß gebänderten Flügel und die Fleckung an der Brust. Auch seine klagenden Langrufe bieten ein zuverlässiges Merkmal. Er erscheint seltener in den Baumbeständen von Ortschaften als der Wendehals, den wir danach zu Gehör bringen. Beide bevorzugen den abwechslungsreichen Laubwald. Nun zu den Singvögeln. Die Rauchschwalbe hat sich dem Menschen eng angeschlossen. Sie nistet zumeist in den Stallungen und Tennen der Bauernhöfe, aber auch in Fluren und Zimmern, wenn freier Zuflug vorhanden ist. Von der ebenfalls sehr häufigen Mehlschwalbe ist sie leicht an den langen Schwanzspießen, dem einfarbig stahlblauen Rücken und der rotbraunen Färbung am Kopf zu unterscheiden. Diese ist außerdem ein Koloniebrüter und nistet an der Außenseite der Gebäude und gerne unter Brücken. Beide Arten brüten zweimal im Jahr. Zunächst der Gesang der Rauchschwalbe. Jetzt folgt eine Aufnahme aus dem Leben einer Mehlschwalbenkolonie und schließlich eine singende Mehlschwalbe im Nest. In Gärten, Friedhöfen und Parks fällt uns das Lied eines überaus aktiven Sängers auf. Es ist der Gelbspötter. Er besitzt die erstaunliche Fähigkeit, die Stimmen anderer Vögel zu imitieren und sie so in seine abwechslungsreichen Strophen einzupassen, dass die Motive doch miteinander in Zusammenhang stehen. Die Antriebe dieser Nachahmungsfähigkeit sind noch weitgehend unbekannt. Der Vogel in unserer Aufnahme singt unter anderem Rufe von Buchfink, Buntspecht, Dohle, Amsel und Rauchschwalbe. Ein häufiger Brutvogel im Siedlungsbereich des Menschen ist die Klapper- oder Zaungrasmücke. Sie nistet dicht über dem Boden in Sträuchern und Hecken und beginnt sogleich nach der Ankunft aus dem zentralafrikanischen Winterquartier Mitte bis Ende April mit ihrem zwitschernden Gesang, der meist mit dem Hauptmotiv einer monotonen Lautfolge abschließt. Das Männchen in der folgenden Aufnahme äußert nur dieses Klappermotiv und den harten Erregungsruf. Im Hintergrund eine Turteltaube. Anschließend hört man den Gesang der Dorngrasmücke, der hier als Imitation das Röllchen des Grünfinken enthält. Die Goldhähnchen sind Verwandte der Grasmücken. Das Sommergoldhähnchen ist in den Koniferenwäldern Westeuropas beheimatet und kommt hier auch in siedlungsnahen Gehölzen mit hohen Nadelbäumen vor. Dieser Zugvogel erbrütet seine 7 bis 12 Eier zweimal im Jahr in einem kugelförmigen Nest im Gezweig hoher Tannen, Fichten und Douglasien. Mit einem Gewicht von 6 bis 7 Gramm ist es neben dem Wintergoldhähnchen der kleinste Vogel Europas. In der nächsten Aufnahme wird der Grauschnäpper vorgestellt, ein unscheinbarer, schlanker Vogel, dessen elegante Jagdflüge nach Insekten von einem freien Spähposten aus leicht die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich ziehen. Zuerst hören wir den Warnruf eines Altvogels, dann die Standortrufe von zwei flüggen Jungen. Mit der Strophe vom Hausrotschwanz lernen wir nun einen verhältnismäßig stereotypen Gesang kennen. Man vergisst dieses kurze, monotone Lied nicht, wenn man sich den eigentümlichen Schlusslaut einprägt und auf die Zweiteilung der Strophe achtet. Dieser rußfarbene Vogel singt nicht nur während der Brutzeit, sondern auch ein zweites Mal im August und September, gerade in der Zeit der Vollmauser. Zu der Familie der Drosseln gehören neben dem Hausrotschwanz auch viele Sänger mit außerordentlich vielfältigen Strophen, unter ihnen die allbekannte Nachtigall. So wie bei sehr vielen anderen Vogelarten ist die Gesangsaktivität der unscheinbaren sperlingsgroßen Nachtigall frühmorgens am höchsten, sinkt dann allmählich oder in Stufen zu einem Minimum zwischen 10 und 15 Uhr ab und steigt in den Abendstunden noch einmal an. Wir hören nun den Schlag der Nachtigall. Im März und April begegnet man auf Wiesen und Weiden großen Scharen von Drosseln, die zu ihren nord- und osteuropäischen Brutgebieten heimziehen. Gerade die kleinen Rotdrosseln sind dann schon sehr sangesfreudig und aus der Vielzahl der Stimmen wird ein buntes, zwitscherndes Durcheinander. Auch in den Bäumen und Sträuchern am Rande der Ortschaften, die von Grasland umgeben sind, treffen wir diese Gäste an. Rotdrosseln brüten nur sehr selten in Deutschland. Die folgende Aufnahme erhielten wir von einem verspäteten Durchzügler in Nordpolen. Die Amsel- oder Schwarzdrossel ist erst im Laufe der letzten 90 Jahre zu einem Kulturfolger geworden. Heute besiedelt sie selbst unwirtlichste Gegenden der Großstädte. Durch diese Umstellung hat sich die Brutbiologie der Stadtamsel in mancher Beziehung geändert. Auch die Anzahl ihrer Gesangsmotive soll geringer als bei Waldamseln sein. Diese Aufnahme wurde unmittelbar bei Gesangsbeginn in einer Kleinstadt gemacht. Hören wir nun den Bodenfeindwarnruf der Amsel, im Hintergrund Hämpflinge und Grünfinken. Der Gartenbaumläufer gehört einer kleinen Singvogelfamilie an, die über die tropische, subtropische und gemäßigte Zone aller Erdteile verbreitet ist. Sein bevorzugter Lebensraum sind Parks, Friedhöfe, Obstgärten und Wälder mit altem Baumbestand. Hier sein Gesang. Thank you. Von den Finkenvögeln möchten wir mit der nächsten Aufnahme den kleinsten europäischen Vertreter und Kanarienvogelverwandten, den Girlitz, vorstellen. Sein hoher, klirrender Gesang erklingt am häufigsten in abwechslungsreichen Baumbeständen von Städten und Dörfern. Auch der Grünling hat sich der menschlichen Zivilisation weitgehend angepasst. Nicht nur in Friedhöfen und Parks, sondern auch aus kleinen Vorgärten und Alleen erschallt sein einfaches, doch individuell recht unterschiedliches Lied, das im Prinzip aus 1 bis 3 gleichförmigen Reihen klingender Rufe und einem breiten, geräuschhaften Langlaut besteht. Der Birkenzeisig, ein kleiner, grau- und hellbraun gefärbter Finkenvogel mit roter Scheitelplatte, kommt alle 2 bis 4 Jahre im Winter von Nordeuropa in größeren Scharen zu uns und wird häufig in Ortschaften auf Birken beobachtet, deren Flugsamen in dieser Zeit seine Hauptnahrung bilden. Wir hören zunächst einen lockenden Vogel. In der folgenden Aufnahme kommt die gesteigerte Erregung desselben Vogels in einem dreisilbigen Lockruf zum Ausdruck. Er hatte in der Nähe Artgenossen gehört. Und hier der Gesang des Birkenzeisigs. Einer der größten Finkenvögel ist der bunt gefärbte Kernbeißer, der nicht nur im Sommer in Parks und Gärten auftritt, sondern sich hier auch gerne winters über aufhält und von den Früchten der Linde sowie anderen Samen ernährt. Es folgen die scharfen Rufe eines flüggen Jungvogels, der gerade gefüttert wird. Danach die kurzen, stackierten Erregungsrufe des dazugehörigen Altvogels und die schrillen Langrufe des in der Hand gehaltenen Jungen. Auch der Gimpel ist, wie der Kernbeißer, ein Körner- und Fruchtfresser. Er tritt als Brutvogel in Deutschland regelmäßig, aber nirgends häufig auf und bevorzugt in den Ortschaften den abwechslungsreichen Nadelholzbestand von Friedhöfen. Sein wohlklingender Ruf dient der Stimmfühlung. Im Hintergrund lockende Fichtenkreuzschnäbel. Die Sperlinge sind Vertreter einer weiteren Singvogelfamilie, der Webervögel, die mit über 250 Arten vor allem die tropischen Gebiete der alten Welt bewohnen. Hören wir zunächst das Chilpen eines einzelnen Männchens und dann eine Gruppe, die sich früh morgens in einer Hecke zusammengefunden hat. Mit dem Star folgt wieder ein Stimmenimitator. Bei genauem Hinhören wird man bei jedem Individuum Fremdmotive feststellen. Sie stammen nicht nur aus der Umgebung des Brutortes, sondern häufig von Arten, die der Star auf dem Zuge gehört hat, zum Beispiel von Enten, Blässhühnern oder Brachvögeln. Solche Motive haben dann gewiss keine Mitteilungsfunktion für die Vogelarten in seiner Nachbarschaft, sondern dienen vielleicht nur der individuellen Ausgestaltung des Repertoires. Dieser Star ahmt in der ersten Aufnahme Dohlenrufe nach. Dabei fliegt ein Dohlenpaar herzu und der Star passt Stimme und Klangfarbe dem Vorbild an. Dann rufen die Dohlen weiter, während der Star andere Gesangsmotive aufgreift und dabei Rufe von Blaumeise, Blässhuhn und Hämpfling nachahmt. Zur Verdeutlichung wird diese Szene dann noch einmal wiederholt. Thank you. Wenige Tage darauf hörte man denselben Vogel wieder Blessun und Hämpfling nachahmen, dazu den Gesang der Goldammer, der auch im folgenden Jahr in der gleichen individuellen Version geäußert wurde. Auch die Dohle ist ein ausgesprochener Kulturfolger. Dieser lebhafte kleine Rabenvogel bebrütet seine 5 bis 7 Eier in Kirchtürmen, Ruinen, unter Dächern, in Schornsteinen und Baumhöhlen. Die munteren 1 bis 2-silbigen Rufe dieses gesellig lebenden Vogels sind eine erfreuliche Bereicherung der Großstadtatmosphäre. Die Saatkrähe ist ein koloniebrütender Vogel mit schlankem Schnabel und einfarbig stahlblauem Gefieder. Ihre Vorliebe für die Ansiedlung in der Nähe des Menschen ist ihr in den letzten Jahren sehr zum Verhängnis geworden. Da sie hier den Boden beschmutzt und ihr Geschrei oft störend empfunden wird, stellte man ihr auch während der Brutzeit schonungslos nach. Unser Naturschutzgesetz erklärte deshalb die Saatkrähe in der Kolonie für geschützt und so bleibt zu hoffen, dass sich der stark verminderte Bestand bei striktem Schutz und einiger Einsicht seitens der Bevölkerung allmählich regeneriert. Ihr Name besteht außerdem insofern zu Unrecht, als sie während eines großen Teils des Jahres nicht Getreide, sondern Würmer und Insekten frisst. Mit einem akustischen Bild aus dem Leben einer solchen Kolonie sei die Reihe der Vögel in Haus, Hof und Garten beschlossen.